Dann möchte ich mich auch erstmal herzlich bedanken für die Gelegenheit, mit euch hier zu sprechen über dieses Thema. Vor allen Dingen ist es in Köln auch sehr gut, wenn man 11 Leute ist. Das passt sehr gut zu dieser Stadt. Gibt es ja den Elverrat und so. Ist also alles sehr gelungen. Ich habe das Gefühl gehabt, Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, dass eigentlich viele Leute das Thema Religion und Religionskritik ziemlich für erledigt betrachtet haben. Das ist also eine Sache, die in früheren Jahrhunderten geleistet worden ist, und dazu gibt es im Grunde nichts mehr zu sagen. Es gibt noch so ein paar ewig Gestrige, die irgendwie irgendwelchen exotischen Glaubenslehren anhängen oder sadomasochistische Symbole in ihren Zimmern aufhängen, wie ein Kreuz oder so. Aber im Grunde erledigt sich das durch den wissenschaftlichen Fortschritt, den Fortschritt der Erkenntnis. Nichts könnte falscher sein. Ich habe trotzdem dann gegen Ende meines Studiums mich mit Feuerbach beschäftigt, über Feuerbach auch meine Magisterarbeit geschrieben, also den großen Religionskritiker, auf den wir natürlich zurückkommen werden heute. Und musste dann feststellen im Laufe der Jahrzehnte, dass das Thema immer weniger erledigt war, dass regelrecht ein Aufschwung von Religiosität hat, gerade auch von religiösem Fanatismus. Und obwohl es den Kirchen, Gottlob, nicht so gut geht und sie über Mitgliederschwund klagen und Nachwuchsprobleme haben und Gotteshäuser profanisiert werden, ich habe selber auch schon in welchen gefrühstückt, trotzdem bedeutet das nicht, dass die Religiosität zurückgeht. Was neu ist, ist, dass viele Menschen heute, die vor allem junge Menschen, die religiös werden, sich eben weniger an den großen Kirchen orientieren, sondern sich mehr oder weniger selber aus Versatzstücken oft asiatischer religiöser Richtungen sich sozusagen im Eigenbau ihre eigene Religiosität basteln. Aber das bedeutet nicht, dass in Deutschland die Religiosität insgesamt zurückgegangen ist. Als erstes Stichwort hatte ich mir überlegt, über die moralische Religionskritik zu sprechen, aber das hat mehr biografische Gründe, weil das die erste Form ist, in der ich zum ersten Mal mich kritisch geäußert habe zum Thema Religion. Meine Mutter war sehr strenggläubige Katholikin, zumindest als ich noch Kind war, und ich bin katholisch aufgewachsen. Ich hatte katholischen Religionsunterricht. Und da war so ein Jesuitenpater, der Pater Dohle hat diesen Unterricht gemacht, sehr netter Mensch. Bei dem konnte man eigentlich nur eine Eins kriegen. Also man hätte schon ihn sozusagen ins Gesicht spucken müssen, um eine Zwei zu kriegen, ne, oder so. Ein sehr netter, hilfsbereiter, freundlicher Mensch. Und mit dem haben wir dann auch gelegentlich diskutiert. Und eine Frage, die wir gestellt haben, war: Wie kommt es denn, dass es in der Welt so viel Böses gibt und so viel Leid? Wieso hat Gott das gemacht, wenn du doch sagst, nein, wir haben natürlich gesiezt, die Lehrer, wenn sie doch sagen, einerseits, Gott ist allmächtig, also er kann alles, A, und B, er ist barmherzig, endlos barmherzig, dann kann es doch nicht sein, dass er so viel Leid in der Welt zulässt. Und darauf konnte er uns gar nicht so richtig antworten, obwohl die ja gut ausgebildet sind, diese Jesuiten. Ich erinnere mich noch, seine Hauptantwort war: Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und damit waren wir nicht hundertprozentig zufrieden. Aber später ist mir dann aufgefallen, weil diese moralische Religionskritik, die taucht natürlich in der religionskritischen Literatur auf, dass diese moralische Religionskritik in Wirklichkeit nicht sehr weit trägt. Also wer Spaß hat an solchen Sachen, liest zum Beispiel, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb für Namen, deshalb habe ich mir hier ein paar Namen rausgeschrieben. Most heißt er, glaube ich, John Most, mit dem schönen Buch Die Gottespest. Oder man liest zum Beispiel von Bakunin, habe ich aus dieser Sammlung, ne, Staatlichkeit und Anarchie oder ähnlichen Sammelbänden, findet man so religionskritische Passagen oder Aufsätze von ihm, die sicher alle ihre Berechtigung haben, ne, wo zum Beispiel gezeigt wird, was für ein amoralischer Typ eigentlich dieser Jehova ist oder Yahweh, also dieser Gott der Christen, wenn man mal genauer guckt, was er so alles macht, ne, alleine schon, wie er Adam und Eva reinlegt und aus welchen Motiven heraus vor allen Dingen die wirklich moralisch nicht besonders befriedigend sind, weil er sagt ja ganz klar zum Beispiel in der Genesis, warum er die aus dem Paradies rausschmeißt. Er schmeißt sie ja deshalb aus dem Paradies raus, weil sie haben ja vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Es gab ja aber noch einen anderen Baum, der ihnen verboten war, der nämlich das ewige Leben gibt. Ne? Und dann sagt, ne, in diesem kanonisch offiziellen Text, sagt Gott dann, ich muss die jetzt rausschmeißen, sonst essen sie auch noch vom Baum des Lebens und dann sind sie ja wie ich. Ne? Also aus solchen Motiven heraus schmeißt er sie raus. Ebenso sind diese Passagen von Belang, ne, für die moralische Kritik, wo er sich zum Beispiel gegenüber Hiob so brüstet, was er für ein toller Typ wäre und was er alles kann und dass Hiob eigentlich so eine Pfeife ist, die noch nicht mal donnern und blitzen kann und so und deshalb mal das Maul halten soll. Es gibt also extrem viele solche Sachen, natürlich auch seine Rolle als Kriegsgott. Es ist, das Alte Testament ist eine einzige Aneinanderreihung von Gemetzeln, wo er eben sozusagen als Feldherr in die Schlacht zieht und für den Sieg der Seinen sorgt und dann schon mal so Empfehlungen gibt, brandschatzt und plündert sie, macht sie nieder und so weiter. Das ist alles nicht sehr schön, findet man im Koran auch solche Sachen und in anderen vergleichbaren Büchern. Warum aber trägt diese Kritik in der Form, wie ich sie vorher gesagt habe, nicht allzu weit? Es ist ja so, wenn man sich überlegt, was Leid eigentlich ist oder was Schmerzen eigentlich sind und sich jetzt vorstellt, Gott, wenn man sich vorstellt, Gott hat die Welt gemacht, Gott hat die Menschen gemacht, wie hätte er Menschen machen sollen, ohne das Leiden in die Welt zu bringen? Das ist gar nicht vorstellbar, weil menschliches Leben und Leben ist ja ohne Schmerzen schon gar nicht vorstellbar. Es gibt ja einen bestimmten Grund, warum, gut, wir sagen in der natürlichen Evolution des Lebens, warum das aufgetaucht ist, ab einem bestimmten Grad der Komplexität von Lebewesen. Diese Kritik ist also auch ein bisschen kurzsichtig. Mein zweites Stichwort ist die Pluralität der Religionen. In der Pluralität der Religionen liegt der Keim aller Kritik. Die, wenn man sich Menschen vorstellt, die in einer bestimmten Religion aufwachsen und nie Kontakt haben mit Menschen, die an irgendwas anderes glauben, ist sehr, sehr schwer vorstellbar, aus so einem Bann herauszuspringen. Wenn aber der Verkehr der Menschen untereinander es mit sich bringt, und heute ist es ja allgemeines Wissen von jedem Kindergartenkind, dass es unzählige verschiedene Religionen gibt, dann ist es ziemlich unvermeidlich, ne, dass Menschen sich ab einem bestimmten Alter die Frage stellen, na gut, wenn ich jetzt in der Nachbarfamilie aufgewachsen wäre, würde ich was anderes glauben, wenn ich in Japan aufgewachsen wäre oder vielleicht im Tibet würde ich was anderes glauben. Es gibt diese ganzen verschiedenen Religionen und dass ich jetzt meinetwegen christlich aufgewachsen bin, ist eben ein Zufall. So, und darin liegt natürlich dann der Keim der Kritik oder der Anreiz, in Frage zu stellen, ob das denn wirklich alles so stimmt, was man als Kind so an religiösen Inhalten beigebracht gekriegt hat. Und die Apologetik, also die Verteidiger sozusagen des Glaubens, gewinnen nicht viel damit, wenn sie als Antwort darauf die Religiosität im Allgemeinen verteidigen. Das ist nämlich ein Problem, dass es Religiosität im Allgemeinen in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern wirklich inbrünstige, tief empfundene, festgeglaubte Religiosität ist immer Religiosität einer bestimmten Religion, einer bestimmten Glaubensrichtung. Und wenn man schon anfängt, so allgemein religiös zu werden, wird man im Sinne der Dogmensysteme der bestimmten Religion eben ungläubig. Das dritte Stichwort ist die Immanenz wirksamer Religionskritik. Es ist nicht sehr wirksam, nur von außen kritisch an Religionen heranzugehen, ohne jede Einfühlung in das, was eigentlich die Leute, die an diese bestimmte Religion glauben, dabei empfinden oder welche Bedürfnisse bei ihnen durch diese Religiosität befriedigt werden. Und in unserer eigenen Ideengeschichte, also da habt ihr gestern schon drüber gesprochen oder ihr habt das Thema ja schon angeschnitten, hat sich die Kritik der christlichen Religion, sagen wir mal, oder der Religion überhaupt dann auch, die im Zeitalter der Aufklärung gekommen ist, ja auch immanent entwickelt im Rahmen des Glaubens selber. Und die gleichwohl könnt ihr darauf antworten, wäre das jetzt auch nicht vorstellbar gewesen, jedenfalls in der Form, wie es passiert ist, ohne den Einfluss, ne, des antiken Gedankenguts, ne, was über arabische Schriften dann zu den christlichen Denkern vorgedrungen war. Das ist sehr richtig und wichtig. Gleichwohl war die erste Kritik natürlich die erste Kritik der Religion immanent. Und für besonders wichtig halte ich da das 12. Jahrhundert, also die Frühscholastik. Dieses arabische Gedankengut ist zwar relativ früh schon eingeführt worden im Christentum des Mittelalters. Das war so ein Papst, ich glaube Silvester II., der schon angefangen hat, arabische Schriften, medizinische Schriften und andere einzuführen. Aber das ist dann schon eine ganze Rezeptionsgeschichte und die kulminiert dann eigentlich im 12. Jahrhundert. Eine besonders wichtige Schule, die Schule von Chartres in der Frühscholastik. Dieser Typ war, der hieß Gilbert de la Porée oder Gilbertus Poreta, ne, man hat diesen Namen immer latinisiert früher. Der hat besonders viele Verdienste sich erworben oder seine Schule eine umfangreiche Kenntnis, eben nicht nur medizinischer Schriften, sondern auch logischer Schriften, Aristoteles und so weiter in die theologischen Debatten einzuführen. Für mich der bedeutendste Theologe, oder wie man früher nannte man die Kleriker, das waren eigentlich Lehrer, ja, ist für mich Petrus Abelardus, Pierre Abelard auf Französisch. Das ist der Typ mit dieser berühmten Schauergeschichte, ne, der kastriert worden ist wegen einer Frauengeschichte oder so. Von dem Onkel seiner Geliebten, mit der er uns sein ganzes Leben lang ganz, ganz eng verbunden geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Es gibt so Bücher, ja, kann man, was weiß ich, im Computer gucken, findet man so Sachen wie Abelard und Heloise, Briefwechsel und so weiter, alles sehr rührend. Aber er war Lehrer, er war ein sehr, sehr populärer Lehrer in Paris, der eine unheimliche Massen an jungen Leuten auf sich gezogen hat. Und sein Hauptwerk trägt den bezeichnenden Titel Sic et Non. Sag mal, in mein holpriges Deutsch übersetzt ungefähr Ja und Nein. Und sein Ausgangspunkt ist, es ist ja so, dass die von der Kirche kodifizierte Wahrheit eben die Wahrheit ist. Und insbesondere sind ja die Kirchenväter Autoritäten, die man auf jeden Fall aufnehmen muss oder man muss das glauben, was die Autoritäten gesagt haben, Kirchenväter wie Augustinus etwa, der wichtigste für ihn. Und diese Autoritas, diese Autoritäten, an die muss man eben glauben. Jetzt ist es aber so, zeigt er dann auf, dass die zu allerlei wichtigen Fragen höchst unterschiedliche Dinge gesagt haben. Oft findet man eine Behauptung und das Gegenteil beim selben Autor und bei verschiedenen Autoren, die in verschiedenen Jahrhunderten gelebt haben, von diesen Kirchenvätern. Also, sagt er, kann es ja kein Zufall sein, dass Gott uns den Verstand gegeben hat. Wir müssen mit unserem Verstand auswählen. Wenn wir bei diesen unhinterfragbaren Autoritäten zwei Meinungen finden, müssen wir sagen, welche ist denn richtig. So. Und dies hatte einen sehr, sehr großen Sprengstoff und ist eine der Linien, ne, der Ideenlinien, die später zur Aufklärung geführt haben, dass man es sich herausnimmt, sozusagen den eigenen Verstand zu gebrauchen, um selber Kraft eigenen Nachdenkens zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, zumindest unter den Sachen, die die kanonisierten Autoritäten behaupten. Der erste Name in dem Zusammenhang im 12. Jahrhundert ist Anselm von Canterbury, mit seinem berühmten Spruch Credo ut intellegam, also ich glaube, damit ich verstehe, was sozusagen polemischer Gegenposition ist zu dem Credo quia absurdum, also ich glaube gerade, weil es absurd ist, ja, zum Beispiel an die jungfräuliche Geburt oder an die Transsubstantiation, an die Verwandlung von einer Hostie und von Wein in Leib und Blut Christi und so weiter und so weiter. Das ist also eine wichtige, immanente Ideenlinie, aus der heraus sich dann die Traditionslinien der aufklärerischen Religionskritik entwickelt haben. Nach der Frühscholastik ist die Scholastik gekommen, und die Scholastik, berühmtester Vertreter sicher für uns zumindest Thomas von Aquin, ist in gewisser Weise wieder eine Rückwärtsentwicklung, wenn man so will, weil sie viel weniger rebellisch ist. Diese Frühscholastiker sind oft verfolgt worden von der Kirche, auch Peter Abelard selber. Es wird also irgendwie affirmativ, es wird irgendwie in den Dienst der Apologetik gestellt, und es wird so System, ne? Es wird systematisches Denken, hat also nicht mehr so viel Pep, um es ganz kurz zu sagen. Gleichwohl ist in der Scholastik eben übrig geblieben, dass man die eigene Vernunft einsetzt, den Verstand einsetzt, und die aristotelische Logik zum Beispiel ist geradezu kanonisiert worden, ja, als Bestandteil der offiziellen Glaubenslehre. Und wenn man heute scholastisch sagt, so ein bisschen als polemischen Begriff, was du da erzählst, ist ja völlig scholastisch, dann meint man ja damit, dass so ein Denken, was sich eigentlich nur um Worte dreht, was sich nur um Texte dreht und nicht mit der Realität in Wirklichkeit befasst oder nur indirekt über den Umweg von Begriffen sich mit Realität befasst. Und man meint damit auch Spitzfindigkeit, also die berühmte Sache, man streitet sich darüber, wie viel Engel tanzend auf eine Nadelspitze passen und so weiter. Man sollte aber nicht dabei vergessen, dass gleichwohl eben, ne, der Verstand, die Vernunft eben ein Feld gefunden hat, um sich sozusagen zu erproben. Und man soll auch nicht glauben, dass die Sachen, über die die Leute sich damals gestritten haben, in Wirklichkeit jetzt schon gelöst werden oder von späteren Denkern gelöst worden sind. Ich will dafür ein Beispiel nennen, nämlich den Realienstreit, wahrscheinlich das berühmteste Beispiel. Im Realienstreit, ich weiß nicht, ob jemand von euch Der Name der Rose gelesen hat, oder vielleicht nur den Film gesehen hat mit Sean Connery oder so, da kommt das vor. Der Realienstreit, da gibt es halt zwei Parteien, die einen sind die Realisten und die anderen sind die Nominalisten. Und die Realisten behaupten eben, dass dem Begriff selber Realität zukommt. So gilt zum Beispiel der Begriff Gottes als höchste Realität, dass das ens realissimum, das Wirklichste, was es überhaupt gibt, ist Gott. Und die ganze Art zu argumentieren der Scholastiker ist immer so eine beweisende Argumentation. Man soll glauben, aber gleichzeitig kann auch bewiesen werden, dass der Glaubensinhalt richtig ist. Das sind die berühmten Gottesbeweise. Ja, wenn es gibt ja den Begriff von Gott, sage ich mal verkürzt, wenn man sich also so etwas denken kann, dann muss es so etwas auch geben. Worauf die Nominalisten dann antworten, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass hinterm Mond grüner Käse ist, und trotzdem muss das nicht stimmen. Das ist, auf diese karikaturartige Weise dargestellt, ist der Streit natürlich entschieden und sind alle heute Nominalisten, ja, im modernen Denken, egal welcher Denken und Denkrichtung, und keine Begriffsrealisten im mittelalterlichen Sinne mehr. Trotzdem ist es naiv zu glauben, Adorno hat das sehr schön gezeigt in seinen Vorlesungen, was ich übrigens sehr empfehle zu lesen, ist, weil das auch verständlich ist. Ich habe die meisten Adorno-Bücher, die ich versucht habe zu lesen, nicht verstanden, aber in seinen Vorlesungen ist er didaktisch, ne, wendet sich an Erstsemester, und da konnte ich das sogar begreifen, was er so meint. Und da hat er sehr schön erklärt, warum das bis heute eigentlich ein ungeklärtes Problem ist, weil richtig radikale Nominalisten vergessen halt, dass uns Wirklichkeit überhaupt nur über Begriffe zugänglich ist. Das ist nämlich der Witz bei der Sache. Wir haben überhaupt keinen menschlichen oder spezifisch menschlichen Zugang zur Wirklichkeit. ohne dass diese Wirklichkeit in unserem Kopf begriffliche Form angenommen hat. Und aus diesem Grunde ist halt dieser Streit leider noch nicht entschieden. Mein nächstes Stichwort sind die Denkfiguren der Aufklärung, also kritische Denkmuster, mit denen Religion, Religiosität oder Christentum kritisiert worden ist. Vielleicht ist es übertrieben, aber ich unterscheide erstmal zwei Hauptrichtungen. Die eine ist mit dem Namen Francis Bacon verbunden. Ja? Neues Organon ist ein Hauptwerk. Das war so ein Typ, der meinte, die waren natürlich alle religiös, diese Leute, immer noch, keine Sorge, aber der meinte, es wäre nun mal so, dass es keinen Sinn hat, in der Bibel oder in einem anderen religiös kanonisierten Text nachzugucken, um zu sehen, wie zum Beispiel die Hebelgesetze funktionieren oder wie zum Beispiel der elastische Stoß von Festkörpern funktioniert. Das heißt, er hat behauptet, in der Religion wird festgelegt, was wir praktisch machen sollen, woran wir glauben sollen, aber wir müssen den eigenen Verstand, unsere Beobachtungsgabe und Experimente benutzen, um herauszukriegen, wie die Natur funktioniert. Und da müssen wir uns von Idolen, wie er das genannt hat, da müssen wir uns von falschen Vorstellungen freimachen. Und zu diesen falschen Vorstellungen gehört eben, was man früher mal gedacht hat und was deshalb in alten Texten steht, aber nicht stimmt. Das ist das Argumentationsmuster von Bacon und sagt, der Verstand, dem Verstand wird sozusagen ein bestimmter Platz freigeräumt, bei dem er sich austoben darf. In dem Fall ist das Naturwissenschaft. Marx nannte Bacon, glaube ich, den Stammvater aller modernen Naturwissenschaft. Und den Rest, ne, den überlässt man eben dem Glauben. So. Übrigens eine pragmatische Haltung, die man auch heute oft bei Naturwissenschaftlern wiederfindet. So. Und die Gegenrichtung, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch ein Typ, der zur Renaissance-Zeit gelebt hat, Italiener Giambattista Vico, der meinte genau das Gegenteil, aber genauso logisch. Der sagte, über die Natur können wir eigentlich nichts groß sagen, die hat ja Gott gemacht, was sollen wir da groß Erkenntnisse drüber gewinnen können. Aber eine Sache, da müssen wir unseren eigenen Verstand gebrauchen. Das ist nämlich die menschliche Gesellschaft und die menschliche Geschichte, denn die haben wir ja selber gemacht. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir da auch was von verstehen können. Das heißt, er hat genau das entgegengesetzte Feld sozusagen für den Verstand freigeschaufelt, nämlich die Gesellschaft oder die Ethik, was soll man machen, die Politik, praktische Philosophie nennen wir das heute, was sie den Kindern lehren. Ja. Der Vico ist, glaube ich, der Strang der Aufklärung, also der Religionskritik in der Aufklärung, der eher so in unsere Richtung führt, also emanzipationsorientierte Ideen, feministische, marxistische und vergleichbare Ideenstränge, die sich eben mit Gesellschaft in allererster Linie beschäftigen und mit Gesellschaftskritik. Das sind also zwei wichtige Figuren und dann gibt es möchte ich zwei Beispiele nennen für gewissermaßen die Unzulänglichkeit der Aufklärung oder dieser Argumentationsmuster. Und ein Beispiel ist der Streit um die Wahrheit von Dogmen. Also, das ist jetzt nicht nur einfach Ideengeschichte, ja, also das gibt es ja heute auch, alle diese Geschichten, die ich erzähle, die gibt es heute auch noch. Es gibt Leute, die heute leben und solche Sachen schreiben und erzählen. Der Streit um die Wahrheit von Dogmen ist eine ziemlich ärgerliche Form der Religionskritik. Also es nervt richtig. Ich hatte damals zum Beispiel die Polemik gelesen in den 70er Jahren zwischen Gustav Avetta, auch so ein Jesuitentyp, muss schon lange tot sein, und so Vertretern von diesem offiziellen Marxismus-Leninismus der Sowjetunion und so weiter. Ist richtig ärgerlich. Ja? Man gewinnt der eine, mal der andere. Aber im Grunde ist das alles völlig belanglos, ne, sich darüber zu streiten, gibt es Gott, gibt es ihn nicht und so weiter und so weiter. Jetzt um einen modernen Autor zu nennen, der leider sich sehr viel besser verkauft hat, auch in Deutschland als ich, sondern ein Engländer, obwohl er viel in Amiland auch rumgelaufen ist und da polemisiert hat mit irgendwelchen gottverlassenen Evangelikalen, der heißt... Ja, wie heißt der denn? Ich habe es gerade Richard Dawkins, der Gotteswahn, genau. Ja. Und das ist halt auch so ärgerlich, der lässt sich auf eine Ebene ein mit diesen Brüdern, das ist unglaublich. Ja? So ein Beispiel habe ich in meinem Büchlein aufgespießt, dann streitet er sich allen Ernstes mit so Sektentheologen darüber, ob Gott einfach oder komplex ist. Ja? Und man darf nicht vergessen, Dawkins ist Entwicklungsbiologe von Haus aus, kein Philosoph. Streitet sich mit ihnen darüber, ob Gott einfach und komplex ist. Und was vertritt er? Ist Gott einfach oder komplex? Was meint ihr? Man erwartet, dass er komplex argumentiert. Also würde er wahrscheinlich einfach sagen. Nee, er sagt komplex. Er sagt, er behauptet, Gott muss, wenn es ihn gibt, ich glaube nicht, dass es ihn gibt, ist sehr unwahrscheinlich, sagt er noch, dass es ihn gibt. Aber auf jeden Fall ist er komplex, weil sonst könnte er ja nicht so eine komplexe Wirklichkeit hervorbringen. Darauf habe ich ihn geantwortet, er als Entwicklungsbiologe müsste eigentlich wissen, dass es eigentlich die Regel ist, dass auf einfacheren Sachen komplexere Sachen hervorgehen. Aber alleine die ganze Ebene, ne, ist vollkommen bescheuert, sich auf so eine Art von Streit einzulassen. Und der zweite Strang, der unzulänglich ist, obwohl das eigentlich die vergnüglichsten Bücher sind, die man lesen kann, kann ich auch sehr empfehlen für Leute, die ja eine dicke Bücher noch lesen und nicht nur irgendwie mit Touchscreen oder so ein paar Zeilen. Das ist eigentlich die Priestertrugstheorie, das Priestertrugstheorem oder auch Pfaffenfresserei genannt. Und da gibt es einen wunderbaren Autor, ich glaube, der lebt sogar noch, der ist im Alter von meinem Vater, der muss Mitte 80 sein oder so, nämlich Karl-Heinz Deschner. Das erste bekannte Buch von ihm war Abermals Krähte der Hahn, wunderschöner Titel. Und dieser Typ hat sich total monoman, ja, Jahrzehnte und Jahrzehnte, nur damit beschäftigt zu zeigen, was für Hurenböcke, Betrüger, Mörder, Fälscher und so weiter diese Pfaffen waren und sind, ja, vor allen Dingen eben der christlichen Kirche und da wiederum vor allem der katholischen Kirche. Und seine Zeit war ihm nicht zu schade, er hat unheimlich viele Bücher darüber geschrieben, auch über das Opus Dei, ja, zum Beispiel mit dem Titel Opus Diaboli und so. Er hat eine 10-bändige Kriminalgeschichte des Christentums geschrieben. 10. Band ist, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen. Absolut köstliche Lektüre. Aber natürlich ohne jeden Nährwert, ne? weil er damit natürlich niemanden jetzt von irgendwas überzeugen kann. Ist das denn Religionskritik oder ist das nicht Kritik der Institution Kirche? Das würde ich doch eher dann sagen, oder? Ja, genau. Ja, natürlich, aber in gewisser Weise gehört das so im allerallgemeinsten Sinne zur Religionskritik. Also wenn man gut weil, die Priester alle so, sagen wir mal, niedermacht, dass sie moralisch verkommen sind, dann wird das bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein Verfall des religiösen Denkens hervorrufen. Ja. Ja, wollte ich ja gerade sagen, also der Nährwert ist sehr gering und die ganze Geschichte eigentlich der katholischen Kirche zum Beispiel ist ja voll dieser Kritik. Ne? Die ganzen Orden, das ist auch zum Beispiel, das kommt auch vor, ne, bei Umberto Eco da, diese Battle-Orden, ihr habt doch davon gestern gesprochen, immer wieder ist das kritisiert worden, auch die Reformation gewissermaßen, ne, mit der Kritik des Ablasshandels ist dasselbe, also die Leute wirtschaften in die eigenen, zum eigenen Vorteil und gehen dafür jedes beliebige Verbrechen, ne, so einfach ist die Welt und diese Kritik führt in der Regel, also wenn es auf Massenebene eine Bedeutung hat, eben zu religiösen Erneuerungsbewegungen und so sonst gar nichts. Und interessanterweise ist Karl-Heinz Deschner, insofern hast du auch recht, der will keine Religionskritik eigentlich machen, obwohl er auch den Glauben, ne, den christlichen Glauben auch auseinanderpflückt und sagt, wie das zusammengefuscht worden ist im Laufe der Jahrhunderte, dann kam dieses Dogma, dann kam jenes Dogma, dann haben sie da wieder welche umgebracht, damit sich das Dogma durchsetzt und so. Ist auch alles Schwachsinn, das sagt er auch. Ne? Aber er ist selber ein religiöser Mensch. Ne? Ich hatte relativ spät dann in so einer Sammlung von Aufsätzen und Interviews von ihm, habe ich das gelesen. Ne? Er sagt, dass er ein religiöser Mensch ist. Er neigt irgendwie so einem selbstgebastelten Mix von Buddhismus zu und hat gesagt, wenn er nochmal leben könnte, dann würde er sein Leben dem Kampf für den Schutz der Tiere widmen. Und das wäre überhaupt das Allerschlimmste am Christentum, ne? Dass in der Bibel steht, macht die Erde untertan, futtert alles und so weiter. Findet er gar nicht richtig. Ne? Und so und ja, vertritt eben auch eine ganz ingünstige Form der Religiosität. Interessanterweise. Wenn es da massenhaft Material gibt, ist das insofern günstig, weil manchmal, wenn man über Sozialismus spricht, über Theorie und als Gedankengebäude. Dann heißt es ja auch, und die DDR, da kann man sagen, wie war das da mit deinem Päpsten sozusagen, man kann man das leicht auf der gleichen Ebene zurückzahlen, wenn man sich ein bisschen der Kirche anschließt. Also, okay. Normalerweise nicht. Also, dann sollte man dann, glaube ich, tatsächlich direkt Hans Kühn nehmen. Ich setze einen schönen Text in den Blättern, wo er den Papst auseinandergepflückt hat und dann las das mit Freude. Und dann kommt der letzte Absatz und dann sagt er, ja, aber deswegen die Kirche verlassen. Nein, denn die Kirche sind doch wir Menschen, die immer so Gutes tun und so weiter. Und dann dachte ich mir, schade. Und im letzten Absatz wäre der Text gut gewesen und beschlossen, nichts mehr von ihm zu lesen, weil es ging dann nicht. Ansonsten haben wir eins Religiöse innerhalb der religionskritischen Bewegung, die auch stören. Köln habe ich auch ziemlich früh gelesen. Der hat, glaube ich, schon, der muss also in den 70er Jahren schon geschrieben haben, zum Beispiel über das Unfehlbarkeitsdogma und so. Weil es ja auch ein bisschen in Ungnade gefallen. Es gibt dann immer noch so eine besondere Autorität, ne, wenn du das Imprimatur nicht mehr kriegst irgendwo. Sehr ärgerlich, ja. Ich habe aber zur Priestertrugstheorie ein bisschen noch was Ernsthafteres zu sagen. Ich meine, dass alle diese Sachen halt ihre Berechtigung haben, aber eben nicht hinreichen und keine wirkliche Religionskritik sind. Das Priestertrugstheorem ist meiner Meinung nach deshalb problematisch, weil es praktisch von einer Spaltung, der offiziellen Ideen ausgeht, im Sinne, sagen wir mal, einer Verschwörungstheorie. Das heißt, die Funktionäre sozusagen des Glaubens, die glauben in Wirklichkeit an gar nichts und die betrügen halt die Leute zum eigenen Vorteil. Wenn das aber so einfach wäre, dann hätte es sicher schon lange die Revolution gegeben in früheren Jahrhunderten. Wirklichkeit ist aber komplizierter. Diese religiöse Befangenheit ist eben nicht nur Betrug, sondern die ist auch in den Menschen drin, auch in denen, die betrogen werden, wie auch in den Betrügern sozusagen. Und man kann da nicht einfach rausspringen. Ich habe das verglichen, diese Art von Revolution durch Aufdeckung von Verschwörungen der Herrschenden. Das ist so ein Bild, was in dem so ein Hollywood-Schinken, der heißt, wie heißt der nochmal, Soylent Green oder so ähnlich, wo halt die Herrschenden ja gut, du wirst halt immer, du kriegst so einen schönen Tod, ne, so eine Euthanasie, werden so Filmchen gezeigt und du bist aber noch relativ jung und frisch natürlich und stirbst dann halt so. So ist das da geregelt. Aber in Wirklichkeit wirst du dann halt verwurstet zu so einem Nahrungsmittel, das ist der Titel von dem Film, und die Leute werden halt mit den Leichen sozusagen ihrer Mitmenschen gefüttert. Und um Revolution zu machen, musst du das sozusagen nur ausposaunen. Ne? Dann läuft dann jemand rum, natürlich ist auch eine Liebesgeschichte dabei, brauchst immer eine schöne Frau noch dabei und so. Und die laufen dann halt rum und schreien auf allen Gassen, ne? Soylent Green ist Menschenfleisch. Und dann gibt es natürlich Revolution. So. Wenn das so einfach wäre, hätten wir auch schon lange gewonnen. Aber ich versuche schon seit 1971 nichts. Ne? Es passiert, deshalb funktioniert das nicht so einfach. Die religiöse Befangenheit und erst recht natürlich, kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück, die bürgerliche Ideologie ist eben nicht etwas, was den Leuten von außen reingestopft wird, sondern das sind Bewusstseinsformen und Bewusstseinsvarianten, die ganz eng mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zusammenhängen. Für mich war in dieser Tradition der Aufklärung Feuerbach eine kopernikanische Wende. Feuerbach entfernt sich von diesen unzulänglichen Mustern der Religionskritik der Aufklärung. Sein bekanntestes Buch ist Das Wesen des Christentums. Die meisten haben nicht mal das gelesen, sondern wie so oft wichtige Leute, die mal von viel bekannteren Leuten verwurstet worden sind, wie halt Feuerbach von Marx und Engels, kennt man die dann gar nicht mehr. Die sind dann sozusagen erledigt. Sehr, sehr schade. Weil er schreibt sehr, sehr nett und ist wirklich ein netter Typ auch gewesen. Und es macht sehr viel Freude, seine Bücher zu lesen. Bei ihm rückt der Mensch in den Mittelpunkt, deshalb passt das auch zu dem Seminar hier. Es ist sozusagen eine bestimmte Art von Humanismus, gleichzeitig Naturalismus, Humanismus, Naturalismus. Und er versucht, die religiösen Inhalte, insbesondere des Christentums, aber nicht nur des Christentums, zu entziffern als Äußerungen von menschlichen Wesenseigenschaften und Bedürfnissen. Durchgängig. Deshalb hat sein Werk gewissermaßen auch enzyklopädischen Charakter, weil er praktisch alle Glaubensinhalte immer Revue passieren lässt und dann versucht zu zeigen, was für ein menschliches Bedürfnis hinter dem bestimmten Glaubensinhalt steht. Er sagt von sich selber oder von seiner eigenen Art zu denken und zu schreiben, sagt er, dass er versucht sozusagen das Aufzubewahrende, den eigentlichen menschlichen Inhalt herauszuschälen aus dem Glaubensinhalt, um den sozusagen den Menschen zu erhalten und verwirft das, was eben dem menschlichen Wesen und den menschlichen Bedürfnissen widerspricht. Und das Wichtigste, was er positiv aufgreift, glaube ich, ist das Gebet. Er sagt, wenn man also Religionskritiker wird, wenn man an diese Religion nicht mehr glaubt oder an überhaupt keine Religion mehr glaubt und aufhört zu beten, dann verliert man etwas. Weil der Christ zum Beispiel stellt sich zwar vor, dass sein Gebet ein Gespräch mit Gott ist, in Wirklichkeit aber führt er sozusagen einen Dialog mit seinem eigenen Gemüt oder seinem eigenen Herzen. Ne? Das ist so die Art, wie Feuerbach sich ausdrückt. Und wenn man das nicht mehr macht und nur noch aufgeht, sagen wir mal, darin den Alltag zu bestehen und materielle Dinge zu regeln, dann verliert man die Möglichkeit der Selbstbesinnung. Es ist vielleicht einer der Stränge bei Feuerbach, die dann später in die psychoanalytische Tradition eingegangen sind. Man kann auch, wenn man will, muss man nicht, man kann auch, wenn man will, die Psychoanalyse als eine profanisierte Form der Beichte ansehen. Aber auf jeden Fall ist die Absicht ja, durch Selbstbesinnung, durch Mobilisierung der Gefühle, die diese Besinnung begleiten, also die Erinnerungen begleiten, eben seelische Erkrankungen zu bessern oder zu heilen. So stellt er also den Menschen in den Mittelpunkt und so kritisiert er die Religion in einer immanenten Art und Weise und geht nicht einfach von außen ran. Er hat viele Bücher geschrieben, er hat auch ein Buch heißt zum Beispiel Das Wesen der Religion, es gibt auch Vorlesungen über das Wesen der Religion, wo er sich allgemein über die Religion äußert, beispielsweise über Naturreligion. Man kann immer, er hat sehr viel gelesen, er hat viele Texte gelesen. Man weiß bei ihm immer nie so genau, wenn man selber diese Texte nicht gelesen hat, ob das alles wirklich so stimmt, was er erzählt, über andere Religionen. Aber er behandelt sie auf jeden Fall immer nach diesem Muster. Ne? Er sagt, wieso tanzt man um so einen bunt bemalten Baumstamm rum? Ne? Im Grunde genommen tun Menschen das ja, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Der Gott der christlichen Religion oder jüdischen Religion, Jahwe, war selber ein Regengott. Man merkt das auch in den Bibeltexten, dass er einer war. Und ursprünglich war er nur Regengott. Aber was heißt hier nur? Davon hing das Schicksal der Menschen ab. Ja? Wenn sie angebaut haben, der Regen nicht kam, war Horror. Und also gibt es das Bedürfnis, ne, sich diese Naturgewalt vorzustellen, eben als eine Art Person, die man ansprechen kann. Jedenfalls als Wesen, was ein Gemüt hat, was sozusagen affiziert werden kann von dem, was Menschen tun. Von der einfachsten Kulthandlung bis hin zum Menschenopfer, sagt Feuerbach, zeigt sich dieser verborgen menschliche Charakter der Religion im Grunde genommen eine Selbstüberhöhung, eine Selbstbeweihräucherung zum Nutzen und Frommen der Menschen. Gerade im Menschenopfer, so schrecklich das ist, wenn Leute abgemurkst werden, damit es regnet und so weiter, oder damit man später, wenn Gott politisch wird, ist der Ausdruck sozusagen des politischen Gemeinwesens, führt uns in die Schlachten und in seinem Namen murkst man dann auch Verbrecher ab und so weiter oder Feinde und so. So schrecklich das ist, trotzdem ist das Menschenopfer eigentlich auch Ausdruck dieser Selbstüberhöhung. Man muss sich immer in die Lage der Leute versetzen, auch in die Lage von Gott. Wenn ihr euch vorstellt, zum Beispiel die Flöhe auf eurem Kopf würden an euch glauben, und morksen jetzt die Blüte ihrer Jugend ab, damit du keine Läusemittel ins Haar tust und die vertilgst, würde dich das nicht jucken. Ja? Es würde dein Gemüt nicht bewegen, es wäre dir egal, du tust trotzdem tust die trotzdem vertilgen und so. Wenn du es aber nicht tust, dann müssen dir die Flöhe schon sehr, sehr nahe stehen. Die müssen im Grunde genommen sein wie du. Das heißt, das Menschenopfer drückt aus, wenn Gott also der Meinung ist und das Gefühl hat, dass ein Menschenleben so bedeutend ist, dann muss es ja göttliche Bedeutung haben. Denn wenn das nicht der Fall wäre, müsste das Opfer ja wirkungslos sein. Das heißt, also auch in diesen uns relativ exotisch anmutenden Geschichten, aber all diese archaischen Muster gibt es ja auch im Christentum und insbesondere im Katholizismus, wie eben dieses Bild vom Opfer, ist in Wirklichkeit eine verborgene Art und Weise, eben sich selbst zu erhöhen, sich selbst zu beweihräuchern und vor allen Dingen sich selber zu nutzen. Und deshalb auch das Gebet als Bittgebet natürlich im eigenen Interesse. Was ist jetzt die Kritik an Feuerbach gewesen? Das ist wahrscheinlich eine Sache, die euch eher allen geläufig ist. Wichtigste Schrift hierfür ist dieses Fragment Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, was Marx nie geschrieben hat, aber immerhin hat er diese Einleitung geschrieben, die ein sehr netter Text ist, der meiner Meinung nach auch stilistisch von Feuerbach beeinflusst ist. Das ist so ein bisschen die Art, wie Feuerbach geschrieben hat. Und da sagt er eben, dass die Kritik der Religion, die war für Marx und Engels von Feuerbach eigentlich erledigt worden. Also sie haben sich damit nicht mehr so besonders geglaubt, befassen zu müssen, was Feuerbach gegeben hat. Hat aber eine Schwäche natürlich, nämlich, dass Feuerbach sich nicht auseinandersetzt mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Da sind wir uns ein bisschen übertrieben, wie immer solche einfachen Sachen immer ein bisschen übertrieben sind, weil immerhin war Feuerbach auch ein Schriftsteller des Vormärz, immerhin war er auch Abgeordneter in der Paulskirche, da auf dem linken Flügel und so weiter. Also so ganz stimmt das nicht. Aber trotzdem stimmt es, wenn man seine Bücher liest, ne, dass die Kritik der gesellschaftlichen Wirklichkeit da nicht vorkommt. Und Marx sagt eben, wenn Gott eine Vergegenständlichung des menschlichen Wesens ist, wenn es diese Verdoppelung der Wirklichkeit in eine profane Wirklichkeit und in die Welt der religiösen Figuren, Gestalten und Geschichte gibt, dann muss es doch dafür einen Grund geben. Und dieser Grund, sagt Marx, liegt in der Selbstzerrissenheit der weltlichen Grundlage. Man könnte sich sonst dieses Bedürfnis nicht erklären. Man könnte allenfalls vielleicht Naturreligionen erklären, aber man könnte nicht die modernen politischen Religionen damit erklären. Das ist also seine Hauptkritik. Und deshalb, diese Kritik bestärkt eigentlich auch einen wichtigen Feuerbachschen Gedanken, dass nämlich die Religionskritik im Sinne der kritischen Auseinandersetzung, jetzt meinetwegen der Widerlegung der Theologen, auch auf Feuerbachsche Art, ne, der Rückführung der Religion auf menschliche Bedürfnisse, das ist alles wichtig, hat alles seine Berechtigung, aber denken Marx und Engels, man soll sich nicht die Illusion machen, dass man damit die Religion los wird, weil die Religion eben Ausdruck von Verhältnissen ist, die in der Art und Weise, wie Marx und Engels darüber gedacht haben, die dem menschlichen Wesen und den menschlichen Bedürfnissen zutiefst widersprechen. Und dadurch entsteht das Bedürfnis und die Religion kann in Wirklichkeit nur überwunden werden, indem man gesellschaftliche Verhältnisse schafft, die eben dem menschlichen Wesen und der Entfaltung, der Befriedigung und Entfaltung der menschlichen Bedürfnisse genügen. Und das ist auch, um auf den Anfang zurückzukommen, dessen, was ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich auch der tiefere Grund, warum wir heute damit konfrontiert sind, dass die Religiosität zunimmt und nicht abnimmt, weil eben die Hoffnungslosigkeit für viele, viele Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen, die Hoffnungslosigkeit zunimmt und das auch in der Handvoll der allerreichsten Länder der Welt. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass Marx und Engels sicher nicht die einzige kritische Ideentradition ist, auf die sich auf Feuerbach beziehen kann oder könnte. Natürlich gilt das auch für andere, die zum Beispiel im Bereich der feministischen Religionskritik, was ich da übrigens empfehle zu lesen, weil das so lustig ist, Helene von Druskowitz, mit dem schönen Titel Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt, die Gesellschaftskritik, also aus feministischen Motiven heraus, die wirklich kein gutes Haar lassen kann, natürlich einer christlichen Dogmatik zum Beispiel, der islamisch natürlich auch nicht, und die leider heute oft ersetzt wird durch eine ziemlich schwammige Art der Kritik. Das sind Sachen, die für mich neu waren. Ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat, dass man eben zum Beispiel feministische Kritik an der kirchlichen Hierarchie üben kann und trotzdem, ne, in diesem ganzen Glaubenssystem bleiben kann. Es gibt ja viele Autorinnen wie Dorothee Sölle und so weiter, alles nicht so nach meinem Geschmack. Dann habe ich noch nachzutragen, was ich eigentlich noch sagen wollte zu Marx. Ich habe ja dieses Schriftfragment genannt, was aber eigentlich interessanter ist, finde ich, ist dann die Verbindung zwischen dieser Religionskritik à la Feuerbach und der Ideologiekritik von Marx, ne, anhand der Kritik des Kapitalismus, ne, Kritik der politischen Ökonomie, eben das Kapital und vergleichbare Schriften, weil diese Figuren immanent wieder auftauchen in der Kritik der bürgerlichen Ideologie, in der Kritik der kapitalistischen Wirklichkeit, insbesondere bei der Kritik des Warenfetischismus und des Geldfetischismus, ne, wo Marx ja auch ausdrücklich schreibt, ne, in diesem Kapitel, im Kapitalband 1, glaube ich, ne, wo er auch ausdrücklich schreibt, wir können jetzt nicht umhin, uns in die Nebelgefilde der Religion oder der Theologie zu begeben, ja, weil wir in der wahren Welt in einer verkehrten Welt leben, als wenn die Dinge auf dem Kopf stehen würden. Die Dinge, die Sachen werden lebendig, die Menschen, die menschliche Arbeit wird tot. Also all diese Geschichten will ich jetzt nicht groß ausführen. Wenn man dieses Kapitel liest, dann sieht man diesen immanenten Zusammenhang zwischen Religionskritik, Ideologiekritik und Kritik der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und man sieht, wie der Fetischismus ist ja ein wichtiger Bestandteil nicht nur psychischer Erkrankungen, kennt ihr vielleicht im Bereich von Sex und so weiter, sondern auch eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des verkehrten Bewusstseins, ne, was die verkehrte Gesellschaft aufrechterhält, in der wir leben, nämlich die kapitalistische und patriarchale Klassengesellschaft. Ich möchte gerne noch eine abschließen, ich weiß nicht, ob ich schon zu lange spreche, etwas sagen über Tod und Unsterblichkeit, weil man hört oft, also vor allem wenn man mit weniger bedarften Leuten darüber diskutiert, über solche Sachen mit Verwandten zum Beispiel, hört man oft diese Idee, dass die Religiosität eigentlich wiederkommt, also man verliert sie sozusagen, wenn man älter wird als Kind oder Jugendlicher, wenn aber dann Gevatter tot kommt und anklopft und sagst, du hast Krebs oder was ist es, Herbst und du sterbst oder sowas, dann kommt das alles wieder. Das ist ein Gedanke, der sehr kulturell, aber sehr, sehr spezifisch ist. Ihr wisst wahrscheinlich, will es nur erwähnen, dass es ganze Weltreligionen gibt, kulturelle Traditionen, die das ganz gegenteilig empfinden. Ne? Also einen großen Teil der hinduistischen Tradition und auf jeden Fall bei den verschiedenen Spielarten des Buddhismus ist das ganze Bestreben eben zu verhindern, dass man wiedergeboren wird. Dass man sozusagen dem ewigen Rat der Wiedergeburt entrinnt. Und wenn man es nämlich schafft, im Sinne des Buddhismus richtig zu leben, dann stirbt man wirklich. Und das ist das Ziel. Da sieht man also, wie kulturell spezifisch dieses Bedürfnis ist, ewig zu leben. Übrigens hat, und damit will ich erstmal schließen, bestimmt genug Diskussionsstoff da, die erste Schrift, mit der Ludwig Feuerbach aufgetreten ist, der übrigens anonym geschrieben, unter Pseudonym geschrieben hat, trotzdem dann von der Universität geflogen, weil er denunziert worden ist, trägt den Titel Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, ist eher in einem satirischen Ton gehalten und dann macht er sich lustig über dieses Bedürfnis der Christen ewig zu leben und erklärt, warum das ein Bedürfnis ist, was mit menschlicher Wirklichkeit, menschlichem Leben, mit dem, was für Menschen gut und angenehm sein kann, überhaupt nichts zu tun haben kann. Sehr nette Schrift. Dankeschön.